Hallo und herzlich willkommen zum FNH World Podcast mit einer neuen Episode aus unserer Diätserie. Hier stellen wir euch jede Woche eine neue Diät vor und geben unsere ganz persönliche Meinung dazu wieder. Mein Name ist Amma und heute stelle ich euch die HCG-Diät vor. Die HCG-Diät ist unter verschiedensten Namen bekannt. Unter anderem wird es als HCG-Kur verkauft oder Stoffwechseldiät oder auch Hollywood-Diät wird es teilweise auch genannt. So wirklich brandneu ist diese Diät keinesfalls. Sie wurde entwickelt von Dr. Simeon in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. HCG ist ein Hormon der Plazenta, welches vermehrt in einer Schwangerschaft gebildet wird. Gewonnen wird dieses Hormon aus dem Urin schwangerer Frauen. In der heutigen Medizin findet HCG durchaus seine Anwendung, zum Beispiel bei Frauen mit einem ausbleibenden Eisprung, der wiederum auf eine fehlende Ausschüttung von Hormonen zurückzuführen ist. Oder bei Männern zum Beispiel wird eine zu geringe Testosteronproduktion therapiert. Im Sport wird HCG teilweise missbraucht, um bei Männern die körpereigene Testosteronproduktion zu erhöhen. Ja, und deshalb steht es natürlich auch auf der Dopingliste. Ursprünglich hat Dr. Simeons Patienten, die an dem Froehlich-Syndrom litten, das ist eine hormonelle Störung, die durch einen Tumor im Zwischenhirn ausgelöst wird, sehr erfolgreich mit dem HCG behandelt. Er konnte durch Injektionen, also durch HCG-Injektionen, dieses hormonelle Defizit ausgleichen. Dieses hormonelle Defizit hat er bei den Patienten eine unter anderem, ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein, aber unter anderem eine Fettleibigkeit ausgelöst und dadurch konnte durch die HCG-Injektionen konnte dagegen gesteuert werden und diese Patienten haben wirklich signifikant abgenommen. Diese Behandlungsform können wir heute wirklich so als Grundstein der heutigen HCG-Diät ansehen. Zu den HCG-Injektionen verordnete Dr. Simmerns seinen Patienten eine extremst kalorienreduzierte Diät. Extremst kalorienreduziert bedeutet, dass täglich maximal 500 Kalorien konsumiert werden dürfen. Nur um ganz sicher zu gehen, dass das jetzt richtig verstanden wird, 500 Kalorien pro Tag, nicht pro Mahlzeit. Alleine das mit den 500 Kalorien ist eigentlich schon echt hart, aber dann bin ich noch nicht mal frei in der Wahl meiner Lebensmittel innerhalb dieser 500 Kalorien, sondern es gibt von Dr. Simmerns ganz klare Vorgaben. Das sind ganz wichtig, das sind keine Empfehlungen, sondern das sind ganz, ganz strikte Vorgaben. Und es wird immer wieder wiederholt, dass ich nur dann, wenn ich mich an diese Vorgaben 1:1 halte, die versprochenen Erfolge der HCG-Kur auch wirklich haben werde. Ich lese euch mal vor, wie zum Beispiel ein Tag bei der HCG-Diät aussieht. Wobei, eigentlich ist es kein Beispiel, denn jeder Tag sieht so aus. Es gibt wirklich null Toleranz, null Spielraum. Zum Frühstück darf ich entweder Tee oder Kaffee trinken, in beliebiger Menge. Das ist schon mal prinzipiell nicht schlecht. Kein Zucker. Keine Süßstoffe. Wer zu seinem Tee oder Kaffee gerne Milch trinkt, gibt es die Lösung. Bei der HCG-Diät ist Milch erlaubt und zwar ganz genau ein Esslöffel innerhalb von 24 Stunden. Viel Spaß beim Genießen. Zum Mittagessen gibt es dann das erste Mal wirklich richtig was zu essen und zwar entweder Kalbfleisch, Rindfleisch, Hühnerbrust, frischer weißer Fisch, Hummer, Krabben oder Garnelen. Alles sichtbare Fett muss sorgfältig vor dem Kochen entfernt werden und das Fleisch bzw. der Fisch muss roh abgewogen werden. Das heißt, die 100 Gramm gelten für den rohen Zustand. Ihr könnt ja, laut den Vorgaben das Fleisch, den Fisch entweder kochen oder grillen, aber absolut kein zusätzliches Fett zuführen. Als Beilage könnt ihr, oder nein, dürft ihr aus folgenden Gemüsen bzw. Salaten wählen. Als da wären Spinat, Mangold, Chicorée, grüner Salat, Tomaten, Sellerie, Fenchel, Radieschen, Gurken, Spargel oder Kohl. Auch davon nur 100 Gramm von einem von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Insgesamt kein Fett zuführen, nochmal, und auch mit dem Salz extremst sparsam sein. Bei den Gewürzen ist Dr. Simeons etwas toleranter. Das bedeutet, also Gewürze könnt ihr jeglicher Art zuführen. Allerdings, wie gesagt, bis auf das mit dem Salz, das ganz, ganz stark eingeschränkt. So, und damit es nicht zu kompliziert wird, sieht das Abendessen ganz genauso aus. Also alle die Lebensmittel, die ich vorhin euch vorgelesen habe, die dürft ihr auch zum Abendessen wählen. Und jeweils immer 100 Gramm davon. Also 100 Gramm Fisch oder Fleisch und 100 Gramm Gemüse oder Salat. Wenn ihr es mal zum Mittagessen nicht schafft, dürft ihr nicht abends die doppelte Menge essen, also 200 Gramm von jeweils dem genannten, sondern dann, ja, dann ist es halt einfach so, es bleibt bei 100 Gramm Fleisch oder Fisch und 100 Gramm Gemüse oder Salat zu jeder Mahlzeit. Insgesamt, sagt Dr. Simmons, müssen die Lebensmittel gegessen werden. Das heißt also ein komplettes auf Null runterfahren, weil man vielleicht sagt, naja, also ganz so spannend schmeckt jetzt halt wirklich 100 Gramm Hühnerbrust ohne Salz, ohne irgendwas. Ja, wird dann halt auch ein bisschen was langweilig. Also wer jetzt auf die Idee kommt, nee, dann komm, dann lasse ich es gerade mit dem Essen. Das bringt auch nichts. Also ihr müsst diese Sachen wirklich essen. Nicht alternativ, sondern ergänzend erlaubt Dr. Simmons noch ein Grissini, also ein so trockenes Stängelchen. Das könnt ihr über den Tag, also so als Zwischensnack ist das erlaubt. Oder ein Apfel, den dürft ihr auch noch essen. Und ansonsten war's das. Jeder Tag sieht identisch aus. Und wer jetzt Lust hat nachzurechnen, also wenn ich diese alle Sachen esse, dann komme ich niemals auf 500 Kalorien, egal in welcher Konstellation. Das heißt, ich bin eher unter den 500 Kalorien, bei circa so, je nach Kombination, so 300, 350 Kalorien. Was ich noch überhaupt nicht erwähnt habe, ist, was eigentlich alles auch noch verboten ist während dieser Diät. Also Fett in keiner Form, absolut in keiner Form. Das bedeutet ganz konkret auch nicht in Form von Cremes, Seifen oder Duschgel. Wenn ich diese Hinweise nicht beachte, dann werde ich keinen Abnehmerfolg haben, sondern wahrscheinlich sogar auch noch zunehmen, wird behauptet. Weil der Körper nämlich nicht unterscheiden kann zwischen dem Fett, was ich mir außen auf die Haut schmiere, und dem, was ich ganz einfach schlichtweg esse. Ich finde das insofern echt noch spannend, weil ich nämlich jetzt Folgendes glaube. Also, wenn mein Körper schlichtweg nicht unterscheiden kann zwischen Fett, das ich esse, und Fett, das ich mir außen auf die Haut schmiere, oder zum Beispiel, welches in Duschgel enthalten ist, dann glaube ich, dass, wenn ich also das nächste Mal zunehme, es keinesfalls daran liegen kann, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel Schokolade gegessen habe. Nein, ich persönlich glaube ab sofort, dass es daran liegt, dass ich ganz einfach zu viel geduscht habe. Während der Diät muss ich natürlich ausreichend trinken. Es wird durchschnittlich werden 3 Liter empfohlen, und zwar ausschließlich stilles Mineralwasser, also stilles Wasser, keine kohlensäurehaltigen Getränke, keine Leitgetränke, kein Alkohol, hat zu viele Kohlenhydrate, logisch. Und ungesüßte Tees darf ich auch trinken. Insgesamt dauert diese Diät circa 3 bis 6 Wochen. Hier gibt es unterschiedliche Interpretation. Also meistens ist es aber so, dass die harte Diätphase wirklich 21 Tage dauert und maximal auf 40 Tage ausgedehnt werden darf. Das heißt, in dieser Zeit bekomme ich diese Injektionen. Oder, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt mittlerweile homöopathische HCG-Diäten. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf den Sinn und Unsinn von homöopathischen Mitteln im Vergleich zur Schulmedizin gehen. Dennoch muss ich erwähnen, dass in diesem Zusammenhang ich die homöopathische Variante ehrlich, ich sag's ganz aus dem Bauch raus, noch absurder finde als das mit den Injektionen, weil es schlichtweg nicht möglich ist, dass ich durch eine orale Aufnahme des HCGs, dass das letztendlich in meinem Blut angelangt, weil dieses Eiweißhormon durch die Magensäfte schlichtweg zerstört wird und so eben nicht ins Blut gelangen kann. Also es ist technisch schlichtweg nicht möglich. Wahrscheinlich macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich dieses HCG per Injektionen zu mir nehme oder in oraler Form, weil ganz ehrlich, diesem HCG konnte bis heute in keiner wissenschaftlichen Studie irgendeine abnehmfördernde Wirkung nachgewiesen werden. Das heißt, es macht weder, dass es schneller, besser Fett verbrennt. Es macht nicht, dass ich keinen Hunger mehr habe. Teilweise wird auch noch behauptet, dass der Setpoint dadurch verändert wird. Auch das passiert nicht. Definitiv wirklich nicht. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die das auch nur annähernd irgendwie belegt bzw. beweist. Der ein oder andere Zuhörer von euch hat vielleicht die HCG-Diät bereits durchgeführt und sagt jetzt, boah, das sind die vollen Spielverderber, das stimmt überhaupt nicht, ich habe ganz, ganz toll damit abgenommen, das hat mir überhaupt nicht geschadet, ganz im Gegenteil, wirklich, habe wahnsinnig viel abgenommen in wahnsinnig kurzer Zeit. Also, dazu möchte ich Folgendes sagen. Ja, die HCG-Diät wirkt. Ja, die meisten werden mit dieser Diät bzw. bei dieser Ernährungsform wirklich abnehmen. Das liegt allerdings nicht an dem HCG, an dem Hormon, sondern es liegt eindeutig und ganz alleine an der massiv eingeschränkten Kalorienzufuhr. Dann gibt es jetzt sicher welche, die vielleicht diese Diät schon gemacht haben oder jemanden kennen, der die gemacht hat, der sagt, pah, das mit den 500 Kalorien, das schaffst du gar nicht ohne das HCG, das hältst du überhaupt nicht durch, der Hunger macht dich komplett wahnsinnig. Das sind so ganz beliebte Argumente, also sprich, ohne dieses HCG könnte ich das gar nicht durchführen, aber letztendlich ist das wirklich oder lässt es sich sehr, sehr einfach erklären. Was im Körper passiert, ist, dass durch die massive Einschränkung der Energie und Minimierung der Kohlenhydratzufuhr kommt es zu einer Bildung von sogenannten Ketonkörpern im Organismus. Diese können, wie bei einem Fastenden, also sprich bei jemandem, der für eine gewisse Zeit schlichtweg komplett aufs Essen verzichtet, also diese Ketonkörper, die können den Hunger unterdrücken und auch im Gehirn durchaus stimmungsverbessernd wirken, sobald das Gehirn durch die fehlenden Kohlenhydrate von der Glukoseverbrennung auf die Nutzung eben von diesen Ketonkörpern umsteigt. Also, ich fasse das jetzt alles nochmal zusammen, beziehungsweise ich versuche es zusammenzufassen. HCG-Diät dauert circa 3 bis 6 Wochen. Es wird gesagt, dass ich ordentlich abnehme. Als Fazit kann ich sagen, ja, das stimmt. Ich werde, egal, also jeder, der sich von maximal 500 Kalorien ernährt, der wird definitiv abnehmen. Die Frage, die offen bleibt, ist allerdings, was genau er abnimmt. Es wird Wasser sein, es wird auch Fett sein und es wird auch Muskelmasse sein. Wie viel davon hängt jetzt ganz von dem Ausgangspunkt ab? Also sprich, wenn zum Beispiel ein Sportler diese Diät macht, der von vornherein vielleicht so einen Körperfettanteil von 10 bis 12% hat, der wird natürlich im Verhältnis deutlich mehr Muskelmasse abnehmen als zum Beispiel der 130 Kilo schwere Mann, der diese 130 Kilo sich mehrheitlich aus Fett zusammensetzen. Dieser 130 Kilo Mann, der wird prozentual gesehen wahrscheinlich mehr Fett abnehmen. Das heißt, es hängt wirklich ganz von der Ausgangsposition ab oder Ausgangssituation, was ich letztendlich abnehme. Fakt ist, dass ich abnehmen werde, dass nahezu jeder abnehmen wird bei 500 Kalorien. Das ist allerdings nicht dem HCG, also diesem Hormon, verschuldet, sondern einfach diesem wahnsinnigen Kaloriendefizit. Wenn man solch eine Diät 3 bis 6 Wochen, ja von mir aus 3 bis 6 Wochen durchführt, dann ist jetzt nicht mit irgendeinem größeren Schaden zu rechnen. Aber ich finde den Gedankenansatz schon ein bisschen fragwürdig. Wieso fragen wir uns, was schadet es? Man sollte sich doch eher fragen, was bringt es? Und unterm Strich bringt es halt leider nichts. Das heißt, jemand, der wirklich deutlich übergewichtig ist, was kann der in dieser Zeit abnehmen? Sagen wir, es wird behauptet, 10 Kilo. Okay, dann hat er 10 Kilo abgenommen. Das heißt also, unser 130 Kilo schwerer Mann, der wiegt jetzt 120. Und jetzt? Er hat leider nicht die Möglichkeit gehabt, in dieser Zeit irgendwie eine wirkliche Ernährungsumstellung zu bewirken, sondern es wurde einfach nur wahnsinnig gedrosselt. Das heißt, es gibt keine Umstellung. Fängt er jetzt nach diesen 6 Wochen an, wieder so zu essen, wie er es vor der Diät gemacht hat, dann wird er auch wieder zunehmen. Er wird vielleicht nicht wieder auf sein Ausgangsgewicht kommen, aber er wird auf gar keinen Fall weiter abnehmen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, er möchte weiter abnehmen. Das heißt, was macht er nun? Er braucht also wirklich diese ganz klassische Ernährungsumstellung mit mehr Bewegung. Denn auch das mit der Bewegung ist so ein Leitbild der HCG-Diät. Nicht nur, dass sie nicht wollen, dass man Sport macht. Nein, es wird sogar abgeraten. Wenn man sich das jetzt mal wirklich ganz logisch durchdenkt alles. Natürlich, wenn ich nur 500 Kalorien zu mir nehme, dann wäre es ja wirklich grob fahrlässig, dass sich die Leute dann auch noch zum Laufen bringe oder zum Krafttraining oder sonst irgendwas. Ich meine, die haben noch keine Energie. Das heißt, dann kommen wir wirklich in einen Bereich, der sehr bedenklich ist und ganz bestimmt nicht gesundheitsfördernd ist. Aber was ist jetzt mit Dr. Simmons? Ist er einfach ein Scharlatan gewesen oder er hat ja nun behauptet, dass diese Diät wirkt und dass die Menschen abnehmen? Meiner Meinung nach wusste es einfach Dr. Simmons zu der damaligen Zeit schlichtweg nicht besser. Achtung, wir beziehen uns hier auf eine Diät, die vor 66 Jahren entwickelt wurde. Wer sich das Protokoll von Dr. Simmons genau durchliest, also wer sich diese Mühe macht, der wird auch feststellen, dass er unter anderem Amphetamine anwendet bzw. verabreicht zum Abnehmen. Also ach Leute, Achtung, in dieser Zeit wurden halt wirklich Amphetamine, das, was wir heute so als Drogen kennen, das wurde Patienten gegeben, um abzunehmen. Aber heute, 66 Jahre später, wissen wir es halt einfach besser. Und so würde auch Dr. Simmons ganz sicher sein Protokoll heute nochmal überdenken. Die Diät hat meiner Meinung nach deshalb so viele Fans, weil es ist so eine Glaubenssache. Die Leute glauben, halte ich mich ganz, ganz strikt an dieses Protokoll, also sprich, wage ich es ja nicht, Duschgel zu benutzen, dann werde ich, also dann habe ich so das Gefühl, ich tue wirklich aktiv was fürs Abnehmen. Ich kämpfe mich da durch, ich bin ganz stark und. Und es wird auch wirklich dieses Protokoll von Dr. Simmons, das wird wirklich wie ein Manifest gehandhabt. Also es ist wirklich so null Spielraum, null. Einzig und allein, was da drin steht, das muss befolgt werden bis ins letzte Detail. Aus heutigem Erkenntnisstand muss man sagen, dass die Diät einfach durch den Glauben daran wirkt. Und dass die Teilnehmer, dass sie halt wirklich schlichtweg glauben, wenn ich das alles tue, dann. Es ist also der Glaube, so wie ich vorhin gesagt habe, okay, ab sofort glaube ich, dass meine Zunahme darauf zurückzuführen ist, dass ich zu viel geduscht habe oder zu viel Duschgel benutzt habe. So ist es halt auch mit dieser Diät. Sie glauben, wenn ich mir das spritze, dann tue ich was. Also ich bin richtig aktiv. Und dann passiert auch was, wenn ich mich an all diese Vorgaben halte. Und sie sind davon überzeugt, dass sie nicht so viel abnehmen würden, wenn sie sich an diese Vorgaben halten würden, aber ohne sich das HCG zu spritzen oder eben das homöopathische Zeugs zu nehmen. Man schafft das auch fast nicht, die Leute davon zu überzeugen, das einfach mal so auszuprobieren, weil sie dann eben nicht mehr so daran glauben, nicht mehr glauben, ah, wenn ich mir das nicht spritze, dann wird ja auch nichts passieren. Also sprich, dann ist auch diese wahnsinnige Zunahme, wird dann auch nicht passieren, wenn ich mal nicht genau nach Plan esse. Denn das ist auch etwas, was immer und immer wiederholt wird. Wenn du dich nicht genau an diesen Plan hältst, dann wirst du massiv, Achtung, massiv zunehmen. Und dabei spielt es offensichtlich auch keine Rolle, ob ich irgendwie zu viel esse in Form von 2 Erdbeeren oder in Form von 300 Gramm Vollfettkäse, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall durch, wenn ich mich nicht ganz genau an diese Vorgaben halte. Diese Diät ist in Deutschland übrigens nicht als Diät zugelassen. In der Schweiz hat es die Zulassung, das heißt, ich kann das HCG, dieses Hormon, das ist verschreibungspflichtig, ich kann das hier in der Schweiz beziehen über einen Arzt, der diese Kur anbietet. Und jetzt kommt der nächste Punkt, den ich auch wirklich zu dem Erfolg der HCG-Diät zuspreche. Also 3 Ampullen dieses HCG-Hormons, das reicht aus für diese 24 Tage, das sind immer so circa 3 Wochen. Das kostet im Verkauf in der Apotheke 14,95 Franken. Entsprechend kostet das in Deutschland in Euro, denn auch in Deutschland ist dieses Medikament, also dieses Hormon, erhältlich. Ich habe es zu Anfang dieses Podcasts gesagt, allerdings für einen ganz anderen Zweck. Deswegen das Medikament, dieses Hormon als solches, das gibt es, allerdings darf es nicht verwendet werden für Diäten. Es gibt allerdings durchaus Ärzte auch in Deutschland, die das ganz normal verschreiben. Also Achtung, für diese HCG-Kur, die 3 Wochen dauert, brauche ich 3 Ampullen. 3 Ampullen kosten 14,95 Franken. Diese Diät wird in der Schweiz durchschnittlich für, Achtung, 800 Franken verkauft. Für diese 800 Franken bekomme ich ein Beratungsgespräch. Dort wird der Inhalt wiedergegeben, ohne natürlich die Kommentare, was wir hier in diesem Podcast kommuniziert haben, plus diese 3 Ampullen. That's it. Das ist alles. Ich darf während diesen 3 Wochen, ich glaube, also je nach Anbieter, je nach Arzt, muss ich dann noch einmal in der Woche dahin. Da werden dann so spannende Sachen gemacht, wie ich werde gewogen. Oder es wird, manchmal wird auch sogar ein Blutbild gemacht. Wobei, ganz ehrlich, das habe ich jetzt bisher noch von keinem gehört, dass irgendwie ein Blutbild gemacht wird, nach was auch immer die dann gucken. Also ist völliger Quatsch. So, und jetzt sind wir dabei. Also, ein Teilnehmer, der 800 Franken bezahlt für solch eine Diät, der hat ja so ein ganz eigenes Interesse, sich wirklich komplett an diese Vorgaben zu halten. Denn jetzt mal ehrlich, das tut auch echt richtig weh, wenn ich diese Menge Geld aus dem Fenster werfe, mir das Zeug spritze und einfach esse, nachher weiter esse wie bisher. Das heißt also, es tut auch ein bisschen weh. Rein vom Verkaufsaspekt finde ich diese Diät ja grandios, denn nicht nur, dass ich ein Produkt für, ja, rund mal auf, 15 Franken mit einer Marge von 5000% circa wieder weiterverkaufe, nein, ich mache auch gleich noch so ein wie soll ich denn sagen? Also ich brauche ja auch noch so Byproducts zu dieser Diät, denn mein ganz normales Duschgel kann ich nicht mehr verwenden. Ich kann auch keine Creme mehr verwenden. Ich kann auch diese ganz normale Seife ja nicht mehr verwenden. Aber jetzt irgendwie sich 3 Wochen gar nicht mehr zu waschen, nur mit Wasser, ist vielleicht auch ein bisschen oll. Da haben dann die Anbieter auch die Lösung. Es gibt entsprechende Mittelchen und entsprechende Duschgels und alles ist gut. Das heißt also, es wird auch noch der Verkauf von solchen Zusatzprodukten angeregt. Also Leute, die Diät wirkt? Ja. Würde ich sie empfehlen? Nein, weil wie gesagt, es bringt halt langfristig einfach nichts. Und jeder, der langfristig schlank werden will und schlank vor allem schlank bleiben will, dem ist halt mit 3 bis 6 Wochen nicht wirklich geholfen. Es ist wahnsinnig teuer und vor allem es ist grundlos teuer. Nochmal, das Medikament, das Hormon kostet 14,95. Es ist in der Schweiz nicht erhältlich unter irgendwie 800 Franken oder vielleicht gibt's jetzt auch noch einen Anbieter, der das hört, der sagt, oh nee, bei mir gibt's es ja viel günstiger. Okay, dann kostet 690. Also, es gibt keinen Grund, sich das HCG zu injizieren, also zu spritzen. Es gab Studien darüber. Dort wurde Probanden Placebos verabreicht, also Kochsalzlösung. Die hatten identisch die gleichen Ergebnisse wie die Gruppe, die sich das richtige Original HCG gespritzt haben. Also, bringt nichts. Wenn es nichts bringt, braucht man es auch nicht machen. Also lasst es. Und ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Am Mikrofon war die Amma von FNH World. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit einem neuen Beitrag aus der Serie Diäten.